Zwar ließen die Wassons Maria Sabina unter falschen Namen auftreten. Im Buch aber verrieten sie deren realen Namen. 1970 wird Gordon Wasson berichten, er habe eine grässliche Sturzflut der Vermarktung im schönen Uautla entfesselt. Die kleine Stadt habe sich erst in ein Beatnik und dann in ein Hippie-Mekka verwandelt und die heiligen Pilze, einst ein sorgsam gehütetes Geheimnis, wurden jetzt auf offener Straße verkauft, berichtet Michael Pollan in seinem Buch über die psychedelischen Forschungen. Die Nachbarn gaben Maria Sabina die Schuld an dem, was ihrem Dorf widerfuhr. Ihr Haus wurde niedergebrannt und sie kam kurzzeitig ins Gefängnis. Am Ende ihres Lebens bereute sie zutiefst, Gordon Wasson und damit der ganzen Welt von den göttlichen Pilzen erzählt zu haben. Der im Dienste des Schweizer Pharmaunternehmens Sandoz stehende Albert Hofmann isolierte das Psilocybin und machte es der Industrie zugänglich, nicht ohne das künstlich hergestellte Psychedelikum von Maria Sabina auf Authentizität testen zu lassen. Nun ist die Curandera selbst zur Legende geworden. Wer soll nicht alles zu Maria Sabina gepilgert sein? Bob Dylan, Janis Joplin, Jim Morrison, die Rolling Stones und natürlich die Beatles. Allen voran John Lennon. Wer weiß, ob das alles ohne die CIA geschehen wäre. Die war auf die Jagd der Wassons nach den Wunderpilzen aufmerksam geworden. Man kontaktierte die beiden und bot an, ihre Reisen finanziell zu unterstützen. Die Wassons nahmen das Geld, ohne zu wissen, mit wem sie sich da eingelassen hatten. So oder so, die 60s wurden zum psychedelischen Jahrzehnt. Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Der visionäre Trip wird zum Initiationsritual der Woodstock Generation. Wir haben es hier mit der gleichen aneignenden Verwandlung zu tun, die wir schon in Sachen Schamanen beobachtet haben. Maria Sabina brachte es selbst auf den Punkt. Vor Wasson hat niemand die Pilze nur deshalb genommen, um Gott zu finden. Es ging immer darum, Kranke zu heilen. Curandera übrigens ist ein Titel, der nicht schlecht auf die Frau aus Bad Dürrenberg zu passen scheint.